Sie glaubt, sich verhört zu haben. Alles? Wirklich? Jeden Anruf? Es geht nicht anders. Wir müssen mit sehr wenig Geld auskommen, Miss Inspektor. Ich habe noch einen Teilzeitjob beim Holzhandel außerhalb. Sie müssen auf der Herfahrt dran vorbeigekommen sein. Die Firma heißt Wolf. Sie erinnert sich nicht, ob sie daran vorbeigekommen ist oder nicht. Ihr geht Gerbert im Kopf herum. Mit einer Handbewegung fordert sie Anderson auf, weiterzusprechen. »Wenn ich bei Wolf bin oder bei meiner Mutter, um die muss ich mich oft kümmern, werden alle Anrufe aufgezeichnet und direkt in die Cloud hochgeladen. Bei den meisten geht's um Anzeigen, aber es sind auch die von Hurt Conway darunter, der schreibt die Sportberichte.« »Das heißt, Sie löschen nichts?« Er kichert. »Wieso sollte ich? In der Cloud ist mehr als genug Platz, viele Wohnungen, wie es in der Bibel heißt. Da hat die Seele freie Luft, Shakespeare. Bei einer Großstadtzeitung würde das vielleicht nicht ausreichen, aber für uns ist das ideal. Da, ich zeig's Ihnen.« Anderson weckt den Computer und tippt das Passwort ein. Ella leidet zwar keineswegs an Ordnungsfimmel, aber der Desktop ist derart mit Icons zugemüllt, dass ihr die Augen wehtun. Anderson schiebt den Mauszeiger auf das Telefonsymbol und klickt. Aus den an beiden Seiten des Raums aufgestellten Lautsprechern dröhnt eine Ansage. Anderson zuckt zusammen und dreht die Lautstärke herunter. »Herzlich willkommen bei der Plains Truth, der Stimme in der Mitte von Kansas mit dem besten Angebot für Ihre Anzeigen. Wir sind ein wöchentlich, gelegentlich auch zweiwöchentlich erscheinendes Blatt mit Nachrichten und Sportberichten, das an mehr als 6000 Orten in 6 Counties gratis ausliegt.« »Wenn das stimmt, fresse ich einen Besen«, denkt Ella. »Wenn Sie etwas für den Nachrichtenteil haben, drücken Sie die 5. Wenn Sie ein Sportergebnis übermitteln wollen, drücken Sie die 4. Wenn Sie einen Unfall zu berichten haben, drücken Sie die 3. Wenn Sie eine Anzeige aufgeben wollen, drücken Sie die 2. Wenn Sie eine Frage zu den Anzeigenpreisen haben, drücken Sie die 1. Also 5 für Nachrichten, 4 für Sport, 3 für Unfälle, 2 fürs Inserieren, 1 für unsere Preise. Und machen Sie sich keine Sorgen, Sie könnten aus der Leitung fliegen.« Es folgt das Kichern, das Ella inzwischen nur allzu gut kennt. »Dies ist die Plains Truth, wo Wahrheit noch etwas bedeutet!« Anderson dreht sich zu Ella um. »Das ist gut, finden Sie nicht auch? Mit allen Schikanen!« Unter anderen Umständen hätte Ella, von Natur aus neugierig, Anderson vielleicht gefragt, wie viel Werbeeinnahmen das Blatt erwirtschaftet, aber nicht jetzt. »Ja, können Sie den anonymen Anruf heraussuchen?« »Ja, klar. Sagen Sie mir das Datum, nach dem ich suchen soll.« »Das Datum weiß sie nicht. Versuchen Sie es mal vom 30. Juni bis zum 4. Juli.« Anderson ruft eine Datei auf. Das sind eine Menge Anrufe, aber vielleicht...« Er runzelt die Stirn, die Locke fällt herunter. »Irgendein Typ hat da wegen einem Schornsteinbrand angerufen und ich glaube, das war danach. Bin mir sogar ziemlich sicher.« Anderson klickt, lauscht, schüttelt den Kopf, klickt weiter. Schließlich spielt er den Anruf eines gedehnt sprechenden Farmers ab, der sagt, er habe draußen auf der Farm Road 17 einen brennenden Schornstein gesehen. Anderson hebt den Daumen und ruft die nächste Nachricht auf. Inzwischen hat Ella einen Stuhl herangezogen und sich neben ihn gesetzt. »Der Anruf hört sich merkwürdig an, weil...« »Psst!« Anderson macht eine Reißverschlussbewegung vor dem Mund. Die Nachricht hört sich tatsächlich merkwürdig an, weil der Anrufer ein Gerät zur Stimmenverzerrung benutzt hat, vielleicht einen Vocoder. Erst klingt er wie ein Mann, dann wie eine Frau, dann wieder wie ein Mann. »Hallo, Plains Truth. Ich bin bei der Kansas Highway Patrol. Es geht um den Mord an Yvonne Wicker. Ich bin zwar nicht mit den Ermittlungen betraut, aber ich habe die Berichte gesehen. Vielleicht würden Ihre Leser gerne erfahren, dass der Mann, der die Leiche entdeckt hat, ein gewisser Daniel M. Coughlin ist. Er ist Hausmeister an der Wilder High und wohnt im Trailerpark Oak Grove.« »Die Adresse habe ich nicht veröffentlicht«, sagt Anderson. »Ich dachte, das wäre zu pst. Spulen Sie zurück.« Anderson zuckt zusammen und vollführt etwas mit der Maus. »Wilder High und wohnt im Trailerpark Oak Grove, der ist in Manitou. Das sollten Sie unverzüglich veröffentlichen.« Es folgt eine Pause. Die Leute vom KBI halten ihn für den Hauptverdächtigen, weil er behauptet, er hätte in einem Traum gesehen, wo sich die Leiche befindet. Das glauben ihm die Ermittler nicht. Aber das sollten Sie sich vielleicht für die nächste Ausgabe aufsparen. Nur so als Vorschlag. Wieder eine Pause, dann sagt die verzerrte Stimme, »15, Wiederhören.« Man hört ein Klicken, gefolgt von einem Anrufer, der mitteilen will, dass die in Wilder County geplanten Feierlichkeiten zum 4. Juli auf den 8. verschoben werden müssten. Leider, leider. Anderson stellt auf stumm und sieht Ella an. Alles in Ordnung, Ma'am? Ja, sagt sie, aber das stimmt nicht. Ihr ist übel. Spielen Sie das nochmal ab. Sie zieht ihr Handy aus der Tasche und drückt auf das Aufnahmesymbol.